Gewissensbisse und Herzenszerknirschung sollen den stolzen Wittelsbacher zermürbt haben, weil angeblich der Bannfluch aus Avignon so schwer auf seiner Seele lastete. Bei 3 avignonesischen Päpsten soll der arme König immer wieder demütig um Lösung des Kirchenbannes gebeten und Unterwerfungsbedingungen angenommen haben, die, wäre an den ganzen Verhandlungen ein wahres Wort, dem deutschen Herrscher als einen charakterlichen Schwächling größten Ausmaßes kennzeichnen würden. Gesandtschaften über Gesandtschaften schickte Ludwig angeblich nach Avignon, denn, so heißt es, seine Seele sehne sich nach der Gnade seiner Heiligkeit wie ein Säugling nach der Mutterbrust. Seite 341. Und von all den heiligen Vätern wurden die königlichen Boten immer wieder hochmütig abgespeist. Manchmal war man angeblich in Avignon fast so weit, den Bettelnden verzeihend in die Arme zu schließen, aber dann verhinderten unglücklicherweise der König von Frankreich oder von Neapel oder von Böhmen die Aussöhnung, oder aber Ludwig war noch immer nicht reumütig genug. Schließlich soll es, wie schon eingangs des Kapitels erwähnt, so weit gekommen sein, dass die Hofleute an der Kurie spotteten: Ludwig ist vor Verzweiflung verrückt geworden. Es ist uns der Wortlaut sogenannter Prokuratorien erhalten. Das sind Schriftstücke, in denen die Kurie zu Avignon dem König Ludwig die Versöhnungsbedingungen diktierte, die dieser dann vermittels Besiegelung anerkennen und annehmen sowie die gewissenhafte Ausführung des Übernommenen beschwören solle. Und wahrhaftig, so erzählt die Geschichte, der deutsche Herrscher hat in der Tat mehrfach das Diktat der Kurie angenommen. Er hat mit Siegel bekräftigt, dass er beispielsweise den Kaisertitel niederlegen, dass er dem Papste Gehorsam versprechen, dass er die vom Papste bezeichneten Ketzer, insbesondere seine gelehrten Bundesgenossen, ausrotten werde, wenn sie nicht zur Universalkirche zurückkehren wollten. Dem Papste Clemens sollen die Gesandten Ludwigs die feierliche königliche Erklärung abgegeben haben, dass sich ihr Herr mit Leib und Seele, mit Hab und Gut, mit Freiheit und Willen zur Sühne für seine Verbrechen und zur Leistung der entsprechenden Genugtuung dem Heiligen Vater auf Gnade und Ungnade ergebe. Dieser Versicherung folgte der Schwur der Gesandten, wodurch sie ihren Herrn verpflichteten, den Anordnungen des Papstes gewissenhaft Folge zu leisten. Seite 347. Noch einmal. Wir wissen, dass das hier geschilderte Anklageverhältnis vom ersten päpstlichen Prozess an bis zur letzten angeblichen Unterwerfungserklärung Ludwig des Bayern erlogen ist. Aber nun gewahren wir auch an der gefälschten Quellenüberlieferung selbst das Brandmal der dichterischen Konstruktion. Wir stehen nämlich wieder einmal vor einer psychologischen Bruch- und Verwerfungsstelle. Und zwar erscheint das psychologische Rätsel im Zusammenhang mit den Prokuratorien. Wie verhielt es sich doch damit? Der Papst diktierte die Bedingungen, die der König anzunehmen und deren Ausführung er zu beschwören hatte, wenn eine Versöhnung zustande kommen solle. Nun nahm ja in der Tat der König die Bedingungen an, beschwor auch die gewissenhafte Befolgung der übernommenen Verpflichtungen. Also war damit der Streit aus der Welt geschafft, die Versöhnung verwirklicht. Wer vernünftigerweise so denkt, dem antwortet die Geschichte zu seiner nicht geringen Überraschung: Fehlgeschossen. Dass Ludwig die Bedingungen annahm, war nur Voraussetzung dafür, dass am päpstlichen Hofe überhaupt über die Bedingungen der Versöhnung verhandelt werde. Wirklich, lieber Leser, wenn wir der Geschichte glauben wollen, so ist es trotz der besiegelten Prokuratorien, also trotz Annahme der gestellten Bedingungen, jedes Mal noch zu Verhandlungen der Kurie mit den königlichen Gesandten eben über die Unterwerfungsbedingungen gekommen. Ludwig hat von vornherein seinen Gesandten außer den gesiegelten Prokuratorien noch besondere Instruktionen mitgegeben, die als die eigentliche Basis für die endgültige Feststellung der Bedingungen dienen sollten. Über diese psychologische Merkwürdigkeit, Annahme der Bedingungen und dennoch anschließende Verhandlungen über die Bedingungen haben auch die relativistischen Forscher nachgegrübelt. Denn Prokuratorien sind nicht etwa von den Gesandten stillschweigend zurückbehalten, sondern, wie ausdrücklich betont wird, beim Verhandlungsbeginn dem Papste übergeben worden. Seite 321 und 324. Eine Erklärung des Rätsels seitens der Historiker lautet nun so: Die Kurie billigte es und rechnete damit, dass die von ihr gestellten und vom König angenommenen Bedingungen in Wirklichkeit nicht bindend seien, sondern nur die vorläufige Basis für die durch Verhandlungen zu ermittelnden eigentlichen Bedingungen darstellen sollten. Ludwig seinerseits, so erklärt man weiter, setzte eine solche Auslegung seiner Annahme der Bedingungen durch Besiegelung der Prokuratorien beim Papste hellseherisch voraus. Er fand also gar nichts dabei, die Bedingungen in den Prokuratorien restlos anzunehmen, da er ja ahnte, dass trotz alledem verhandelt werde. Über diese bestimmte Ahnung König Ludwigs, wie die Kurie seine Annahme der Bedingungen werten werde, wollen wir nicht länger sinnieren, denn es ist klar, dass die vorstehende Erklärung einem Zirkelschluss ihre Geburt verdankt. Weil nach der gefälschten Überlieferung trotz Annahme der Bedingungen noch über die Bedingungen verhandelt worden ist, so folgt eben aus dieser angeblichen Tatsache die Erklärung, dass nun auch tatsächlich von vornherein alle Beteiligten solche nachfolgenden Verhandlungen vorausgesetzt hätten. Diese Erklärung löst nicht das psychologische Rätsel der ahnungsvollen Beteiligten, sondern umschreibt nur den Tatbestand, wie ihn die Geschichtsfälscher konstruiert haben. Die wirkliche Erklärung, die nicht relativistisch im Rahmen der papiernen Überlieferung kreisen darf, sucht ihre Basis in der lebendigen Erfahrung. Ihre Grunderwägung hat immer zu lauten: Ist das geschilderte Verhalten psychologisch möglich? Nur wenn wir sowohl beim König und seinen Ratgebern als auch bei den avignonesischen Päpsten eine ganz eigenartige Psychologie voraussetzen müssten, könnten wir die Möglichkeit des Berichteten gelten lassen. Es zwingt uns aber nichts zu einer solchen Voraussetzung, nicht einmal die papierne Überlieferung selbst. Unser axiomatisches Wissen lässt uns denn auch an der Unmöglichkeit des geschilderten sonderbaren Seelenlebens nicht länger zweifeln. Die Berufung auf die Erfahrung belehrt uns, dass ein seelisches Verhalten, wie es geschildert wird, bei den in Frage stehenden Personen höchst unwahrscheinlich ist, da man nicht annehmen darf, alle diese Menschen seien geistig abnorm veranlagt gewesen. Diese Wahrscheinlichkeit wird dann durch axiomatische Folgerungen aus unseren bisherigen Generalergebnissen zur vollen Gewissheit gesteigert. Die angeblichen Unterwerfungsverhandlungen Ludwigs des Bayern sind von Anfang bis zum Ende von den Vätern der Geschichtsfälschungsaktion erdichtet.